WDR 4. Aus der Kirchengemeinde Altona Ost in Hamburg übertragen wir eine evangelische Christmitte. Die Predigt hält Pastor Lennart Berl, die kirchliche Leitung Pastor Markus Vogt. Er führt auch in den Gottesdienst ein. Kirche in Hamburg, St. Pauli. So vieles ist anders in diesem Jahr. So vieles, was uns lieb ist, ist nicht möglich. Doch Weihnachten findet statt. Und das wollen wir feiern, gemeinsam mit Ihnen am Radio. Mitten ins Wohnquartier eingebettet steht die neugotische Friedenskirche auf einem Platz, von dem sternförmig 5 Straßen abgehen. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche zum Teil zerstört. Dann erfolgte ein umfassender Wiederaufbau. Die Außenansicht wurde dabei weitgehend bewahrt. Über uns schweben 4 Engel. Sie halten Trompeten in den Händen und verkündigen die frohe Botschaft. Ihre Musik geht zum Altar hin. Doch heute gehen die Botschaft der Engel und die Musik hinaus in die Welt. Ein kleiner Chor singt hier in der Kirche. Und Sie zu Hause dürfen die vertrauten Lieder natürlich gern mitsingen. Gegen die Einsamkeit und gegen jede Angst. Feiern Sie mit uns diese heilige Nacht. Wo auch immer Sie uns zuhören, wir wünschen Ihnen frohe und gesegnete Weihnachten. Durch die Dunkelheit sind wir als kleine Schar hierher gekommen. Aber viele Menschen sind uns über das Radio verbunden. Es ist dunkel wie in jeder Nacht. Und doch ist diese Nacht nicht wie die anderen Nächte. Denn diese Nacht ist eine besondere, sie birgt ein Geheimnis. In dieser Nacht hat sich der Himmel geöffnet. Gott ist Mensch geworden. Deshalb nennen wir sie die Heilige Nacht. Gott erscheint auf Erden ein Kind, geboren in einem Stall. In das Dunkel fällt das Licht. Gott ist Mensch geworden. Und das feiern wir heute in dieser Christmette. Im Namen Gottes, in dem das Leben wohnt, im Namen Jesu Christi, der Mensch geworden ist, und im Namen des Heiligen Geistes, der uns Träume und Zuversicht schenkt. Amen. Unser erstes Lied steht im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 39. Kommt und lasst uns Christus ehren. Singen Sie zu Hause gerne mit. Wir singen die Strophen 1 bis 3 und 5 bis 6. Einer großen Sehnsucht. Dieses Jahr war anders als die anderen zuvor. Wir sind wie aus einem Traum aufgewacht. Wir dachten, wir sind unantastbar. Aber wir erkennen langsam, dass wir uns nur vormachen, alles unter Kontrolle zu haben. Darum bitten wir dich, stell uns an deine Krippe. Zieh uns zu dir hin. Lass uns still werden im Hören auf die alten Worte der Weihnachtsgeschichte. Und lass uns den Atem deines Heiligen Geistes in unserer Welt spüren. Sei du, Gott Immanuel, mit uns. Wir singen, es ist ein Ros entsprungen, im Gesangbuch die Nummer 30. Musik

War da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher. Die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr aufgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott, für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Und in den Jubel der Hirten und in den Lobgesang der Engel stimmen wir mit ein, und sing das Lied, hört der Engel helle Lieder, die Nummer 54 im Gesangbuch. Geburt. Wir hören Worte aus dem ersten Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Die Geburt des Messias Jesus geschah so. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Ehe sie zusammenlebten, zeigte sich, dass sie von der Heiligen Geistkraft schwanger war. Josef, ihr Mann, war ein gerechter Mensch. Er wollte nicht, dass sie einem öffentlichen Verfahren unterzogen wurde. Deshalb nahm er sich vor, sich stillschweigend von ihr zu trennen. Als er dies bei sich bewog, da erschien ihm ein Engel Gottes im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Das Kind, mit dem sie schwanger ist, kommt von der Heiligen Geistkraft. Sie wird einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von seinen Übertretungen der Gebote Gottes retten. Das ist alles geschehen, damit sich erfüllt, was durch den Propheten Jesaja gesagt hat. Sieh, die junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und sie werden ihn beim Namen Immanuel rufen. Das bedeutet Gott mit uns. Da stand Josef aus seinem Schlaf auf und tat, was ihm der Engel aufgetragen hatte. Er nahm seine Frau zu sich und er schlief nicht mit ihr, bis sie ein Kind geboren hatte. Und er gab ihm den Namen Jesus. Nun singen wir ein Lied, das im Beiheft der Nordkirche unter der Nummer 11 befinden ist. Es heißt, wir singen dir Immanuel. Liebe Gemeinde, diese Nacht ist anders als andere Nächte. Sie birgt ein Geheimnis. Wir ahnen es und hören die Weihnachtsgeschichte wie in jedem Jahr und hoffen, etwas davon zu verspüren vom Geheimnis dieser Nacht. Denn die Nacht hält ihre eigene Wahrheit bereit. Es ist die Zeit, in der wir zur Ruhe kommen, uns überlassen. Die Nacht ist zum Schlafen da. Im Schlaf, in Träumen und zuweilen Gedanken, die wir so vielleicht nur in der Nacht zulassen können. Dann kann es sein, dass wir plötzlich unsere Seele spüren, dass Fragen in uns aufsteigen. Die Frage nach der Ewigkeit, nach dem Sinn meines Lebens, die Frage nach der Wirklichkeit jenseits meines Alltags und die Frage nach dem Unfassbaren, Unsagbaren. Die Nacht hält ihre eigene Wahrheit bereit und die ist anders als die sonnenklaren Richtigkeiten des Tages, die sich begreifen und beweisen lassen. Die Nacht kann auch erschrecken und manchmal genau dadurch einen neuen Weg aufzeigen. So mag es auch Josef in seinem Traum ergangen sein, als ihm ein Engel erscheint und sagt: Fürchte dich nicht und hör gut zu. Maria ist schwanger. Sie wird ein Kind bekommen. Und du wirst ihm einen Namen geben. Du wirst ihn Jesus nennen. Weil er rettet, was verloren war. Weil er ganz macht, was kaputt war. Sie werden ihn Jesus nennen. Den Sohn des Zimmermanns. Den Sohn Davids. Deinen Sohn. Aber du wirst wissen, wahr ist. Er ist der Immanuel. Das heißt, übersetzt, Gott mit uns. All dies in einem einzigen Traum. Ich finde es erstaunlich, dass Josef sich im Moment des Erwachens an all das erinnert und diesen Traum zum roten Faden seines Lebens macht. Er stand ja an einem Scheideweg. Bei Maria bleiben oder weggehen. Das Kind als Sohn annehmen oder dem Elend überlassen. Das waren die gesellschaftlichen Folgen. Doch der Traum hat sein Leben durchkreuzt und hat ihn diese Entscheidung treffen lassen. Das ungeborene Kind durchkreuzt alle Pläne und Wünsche Josefs. Und viele von uns haben, liebe Gemeinde, in diesem Jahr ihre ganz eigenen Erfahrungen mit durchkreuzten Plänen und Wünschen machen müssen. Manche durchkreuzten Pläne, die waren einfach nur schade geschenkt. Andere waren wirklich schmerzlich. Und wieder andere voller Sorge und Bitterkeit. Die abgesagte Hochzeit, das Auslandsjahr während des Studiums, die Klassenfahrt, die Insolvenz meiner gut laufenden Geschäftsidee, obwohl ich doch gar nichts falsch gemacht habe. Die Nächte im Jahr 2020 halten ihre eigene Wahrheit bereit. Völlig erschöpft wurde viele von uns im Bett, nach Homeoffice, Homeschooling, die neuen Worte des Jahres und der Kinderbetreuung. Andere liegen dagegen lange wach, weil sie sich einsamer fühlen als je zuvor. Und wiederum andere plagen die Sorgen um die eigene Existenz, um die kranke Mutter oder den an Covid-19 verstorbenen Vater. Gab es in diesen Nächten auch eine Stimme, die sagt, fürchte dich nicht? Oder gab es eine Eingebung, jetzt schlage ich einen anderen Weg ein. Dies Jahr ist ja auch eine Zäsur. Hast du dich weggeträumt an den Lieblingsferienort, auf ein Festival, zu den Enkeln? Oder hast du dich hingeträumt zu einem anderen, besseren Leben? Mit mehr Zeit für die wesentlichen Dinge im Leben, die ich vielleicht jetzt erst erkenne. Wovon hast du in diesem besonderen Jahr geträumt? Ich glaube, aus dieser Zeit, in der wir uns so viel mit uns selbst beschäftigt haben, können wir das lernen. Wenn wir träumen und Sehnsüchte haben, dann steckt oft mehr Wahrheit in ihnen, als wir denken bei Tageslicht. Ich denke, wir sollten unseren Träumen und Sehnsüchten mehr zutrauen und sie nicht einfach wegwischen. So wie auch Josef seinen Traum nicht einfach weggewischt hat. Josefs Traum von einem Sohn, der Gott mit uns heißen soll, ist ja kein Nachtgespinst. Dieser Traum führt in den Tag. Josef bleibt bei Maria und dem Kind und er vertraut dem Leben. Er geht los und nimmt die Vaterrolle an. Er macht es sich nicht bequem. Er windet sich nicht klammheimlich heraus, sondern er packt an. Und dazu ruft auch der Glaube an das Kind in der Krippe auf. Dieser Glaube ist selbst so etwas wie ein Traum. Allerdings ein Traum, der zugleich ganz und gar auf das Irdische verweist. Es ist ein Glaube, der zum Bleiben und zum Dasein aufruft und nicht zum Weglaufen. Dieser christliche Traum ist nichts für Schlaftabletten und auch nichts für Traumtänzer. Keine Weltflucht. Josef bleibt da und lässt Maria nicht allein. Josef bleibt da bei diesem ganzen komischen Lumpengesinde der Hirtinnen und Hirten mit ihrer rauen Sprache und ihren rauen Händen. Bleibt da im windschiefen Provisorium des Stalls. Und ich lerne von diesem Josef für mein Leben, wo ich zu bequem bin und ich lieber heimlich davon stehlen will in die eigene sichere Welt meiner Komfortzone. Ja, dafür tue ich Chancen, Menschen zu begegnen. Da entziehe ich mich Menschen, die mich brauchen und ich sie. Immanuel heißt eben nicht Gott mit mir. Gott wird zum Gott mit uns. Und Weihnachten bedeutet, Gott denkt in den Vokabeln wir und uns. Seine Devise ist, da bleiben und Menschen nicht alleine lassen. Und in diesem verrückten Jahr hat uns dieser Aufruf Gottes an die Grenzen des Machbaren gebracht. Denn das Virus hat das Zeug dazu, uns einsam zu machen, uns abzuwandern und in die Quarantäne zu schicken. Es hat das Zeug dazu, Menschen zu spalten. Der Umgang mit der Pandemie geht wie ein Riss. Durch Familien, Freundeskreise, Kollegien, Kirchengemeinden. Das Virus spaltet unsere Stadt, das Land, den Globus, arm und reich. Aber auch das andere ist wahr. Das Virus trifft alle. Es macht keine Unterscheidung und zeigt uns, wie sehr wir Menschen einander brauchen und auf ein solidarisches Miteinander angewiesen sind. Beides ist wahr. Das Virus hat auch unser kirchliches Leben auf den Kopf gestellt. Von jetzt auf gleich waren wir herausgefordert, andere Formen des Gemeindelebens zu finden. Schnell entstanden kreative Ideen, um dem Virus der Isolation ein Schnippchen zu schlagen. Im digitalen Raum, am Telefon oder draußen in der frischen Luft, am Brunnenhof und an anderen Orten unserer Gemeinde, da konnten wir Kontakt halten zu Jung und Alt. Ja, auch wir in der Gemeinde werden uns einiges zu verzeihen haben, aber wir haben miteinander gelernt, dass sich für vieles eine Lösung findet. Und dass wir seit Corona auf eine andere Art und Weise raus zu den Menschen gehen. Im wahrsten Sinne des Wortes hat uns als Kirche die Pandemie herausgefordert. Raus aus den Kirchenmauern, hinaus in andere Räume, provisorische Räume. Unbehaust war das zuweilen. Und damit erging es uns genauso wie Maria und Josef vor über 2000 Jahren in Bethlehem. Und doch gab es in dieser Zeit, so wie damals für Maria und Josef auch, immer wieder auch Momente des Gott mit uns und der Gemeinschaft und der Begegnung. Und für mich gehören diese Momente zu den kostbarsten in meiner Zeit in dieser Gemeinde. Fürchte dich nicht. Das steht auf dem großen Banner vor der Friedenskirche hier in St. Pauli, wie auch an vielen Kirchengebäuden in unserer Stadt. Drei Worte, die auch Josef in seinem Traum gehört hat vom Engel. Fürchte dich nicht. Dieser Ausruf zeugt davon, dass das Leben einfach zum Fürchten sein kann. Und wir merken es. Gerade besonders. Und dieser Aufruf, der nimmt die Furcht ernst, sonst wäre er nicht da. Gott, der mit uns ist, antwortet: Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Ich helfe dir aus deiner Angst heraus. Ich rette dich aus deiner Ich-Bezogenheit. Ich bin bei dir, ob bei Albträumen oder Wunschträumen, bei Fantasien und Perspektiven. Schrei deine Angst heraus und teile deine Sorgen, so wird Raum frei. Raum frei für deine Wünsche und Träume. Denn, liebe Gemeinde und liebe Hörerinnen und Hörer, wir brauchen unsere Träume, gerade in diesen Zeiten, in denen so viel in Bewegung ist. Brauchen wir Menschen, die träumen und die anpacken, wie Josef. Denn gegen viele Dinge im Leben, da gibt es keinen Impfstoff. Es gibt keinen Impfstoff gegen Einsamkeit. Es gibt keinen Impfstoff gegen Angst. Also lasst uns träumen. Lasst uns den Engeln glauben. Und dem Immanuel vertrauen, dem Gott mit uns. Diese Nacht ist anders als die anderen Nächte. Sie bleibt ein Geheimnis. Und manchmal kann es sein, dass auch wir davon gerührt werden und eine Ahnung bekommen, wie alles gemeint ist, wie wir gemeint sind. Und dann wird auch uns diese Nacht zur heiligen Nacht. Amen. Das folgende Lied hat den Menschen jedes Jahr zu Weihnachten Hoffnung geschenkt und so soll es auch heute sein. Wir singen die Nummer 56 aus dem Gesangbuch, weil Gott in tiefster Nacht erschien. diesem Weihnachtsfest sammeln wir eine Kollekte für Brot für die Welt. Kinder sind unsere Zukunft, doch viele Kinder auf dieser Welt haben kaum Zukunft, weil ihnen Chancen und Rechte verwehrt bleiben. Zu Weihnachten feiern wir mit dem Kind in der Krippe einen Neuanfang. Schenken Sie mit Ihrer Kollekte für Brot für die Welt den Kindern dieser Welt Zukunft. In der Pandemie und auch für danach. Brot für die Welt arbeitet mit Partnern rund um den Globus, auch für die Zukunft der Kinder. Danke für Ihre Kollekte, um die wir Sie in diesem Jahr digital bitten unter www.brotfuerdiewelt.de/spende. In den vergangenen Tagen haben die beiden großen Kirchen in Deutschland dazu aufgerufen, Weihnachtsfürbitten für die Gottesdienste an Weihnachten einzusenden. Viele Menschen sind diesem Aufruf gefolgt. Auch in die Christmette hier in Hamburg haben wir ihre Fürbitten mit aufgenommen. Wir beten zu Gott. Maike G. aus Celle bittet für das Pflegepersonal in den Heimen und Krankenhäusern. Für die HochrisikopatientInnen, aber auch für die KünstlerInnen und die Kulturbetriebe und dass die Chöre und Kantoreien bald wieder singen dürfen. Jan Riedmann aus Hannover schreibt: Ich bete für alle kranken Menschen, für die Corona in diesem Jahr die Sorge um ihre persönliche Gesundheit noch schwieriger gemacht hat. Ute Lange aus Bad Mergentheim betet für die Menschen in den Tagen vor Weihnachten und sagt, da viele Päckchen und Pakete auszutragen hatten und für die Menschen, die im Einzelhandel arbeiten. André vom Schemm aus Bocholt betet für ein weitsichtiges und umweltverträgliches Regieren gegen die Ausbeutung von Menschen, für ein Ende der modernen Sklaverei und für eine gerechte, ausgewogene und menschenfreundliche Lebensgemeinschaft. Und Christina B. aus dem Hunsrück bittet Gott: Ich bete für alle, die in diesen Tagen wie Jesus als Baby zur Welt kommen und für ihre Familien. Begleite du ihr Leben und lass sie alle Zeit bei dir geborgen sein. Zeig dich in den Familien, die heute zusammen Weihnachten feiern. Zeig dich, Immanuel, und hilf uns, aufeinander zuzugehen, zu hören und zu sprechen. Zeig dich bei denen, die heute Abend für andere Dienst tun, in den Feuerwehrwachen und Krankenhäusern, in den Polizeistationen und Pflegeheimen. Zeig dich, Immanuel, und hilf, dass es im Dasein für andere Weihnachten wird. Zeig dich bei denen, die auf der Flucht sind, den Heimatlosen, den Verfolgten, und lass die Menschen finden, die ihnen die Tür öffnen und Herberge geben. Fahr bei uns, Immanuel, wie in jener Nacht in Bethlehem, als niemand mit dir gerechnet hat. Sei bei uns und bleibe bei uns, heute Morgen und jeden Tag. Gemeinsam beten wir weiter mit den Worten, die du uns mit auf den Weg gegeben hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott gehe mit euch den Weg in diese Nacht. Er lasse seinen Stern erstrahlen damit ihr bei ihm findet, was ihr sucht und ersehnt. Es begleite euch sein Engel, der euch schützt und erinnert an das Wunder dieser Nacht. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Pastor Lennart Bernd. In wenigen Minuten können Sie die Gemeinde unter der folgenden Telefonnummer erreichen. 040-43-00-431. Ich wiederhole, 040-43-00-431. Die Christmette können Sie in der Mediathek hören. Den Predigtext finden Sie auch im Internet unter www.radiokirche.de. Über einen Handelspakt nach dem Brexit ist der Europäischen Union und Großbritannien eine Einigung gelungen. Die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, das Abkommen sei fair und ausgewogen. Auch der britische Premierminister Johnson nannte den Handelsvertrag gut für ganz Europa. Zugleich versicherte der britische Regierungschef, sein Land werde Freund und wichtigster Markt der EU-Staaten bleiben. Das erzielte Abkommen soll die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union von Januar an regeln. Wichtigster Punkt ist, Zölle zu vermeiden und Handel zu sichern. Der Vertrag umfasst aber auch den Fischfang sowie die Zusammenarbeit bei Energie, Transport, Justiz, Polizei und vielen anderen Themen. Großbritannien ist nur noch bis 31. Dezember Mitglied im Binnenmarkt und in der Zollunion. Bundeskanzlerin Merkel hat die Einigung zwischen der EU und Großbritannien als historisch gewürdigt. Das Abkommen schaffe die Grundlage für ein neues Kapitel in den Beziehungen, so Merkel. Großbritannien werde dabei weiterhin ein wichtiger Partner für Deutschland und die Europäische Union sein. Auch Bundesaußenminister Maas zeigte sich erleichtert. Deutschland werde alles dafür tun, damit das Abkommen zum 1. Januar vorläufig in Kraft treten könne. Danach müssten noch alle 27 EU-Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament zustimmen. Erstmals ist in Deutschland die Coronavirus-Mutation aus Großbritannien nachgewiesen worden. Ein Sprecher des baden-württembergischen Gesundheitsministeriums erklärte, eine infizierte Frau sei am 20. Dezember aus London über den Flughafen Frankfurt am Main eingereist und positiv getestet worden. Aus Stuttgart Martin Gerbner. Eine Abstrichprobe wurde an die Charité in Berlin geschickt. Dort erfolgte heute der Nachweis, dass die Patientin an der neuartigen Virusvariante erkrankt ist. Die Frau hat laut baden-württembergischem Gesundheitsministerium milde Krankheitssymptome. Insgesamt wurden drei enge Kontaktpersonen ermittelt. Diese befinden sich ebenfalls in Quarantäne, hieß es aus dem Ministerium. Die Bischöfe Bedford Strom und Betzing haben zur Zuversicht in der Corona-Pandemie aufgerufen. Gerade in Krisenzeiten sei die christliche Weihnachtsbotschaft ein Symbol der Hoffnung, sagten der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz in der ARD. Betzing rief dazu auf, an Weihnachten die Not in der Welt nicht zu vergessen. Bedford Strom forderte zu einem neuen Miteinander auf. Soweit die Meldungen. Das Wetter. Abklingende Niederschläge, dabei aufklärend, plus 3 bis minus 3 Grad. Anfangs noch Regen oder Schnee, später nachlassen, plus 3 bis minus 3 Grad. Das waren die Nachrichten. Gruß an Bord, auch im Jahr 2020, gerade im Jahr 2020. Herzlich willkommen. Für diesen zweiten Teil. 2 Stunden lang haben Sie die Ausgabe heute hier auf NDR Info vielleicht schon hören können. Mit Grüßen, aber auch mit Forscherinnen, Ruderinnen, Rädern, die dieses doch so schwierige Jahr beschrieben haben. Wir wollen jetzt eine weitere Stunde all jene grüßen, die fern der Heimat sind. Wir haben Sie, wir haben euch nicht vergessen. Am Mikrofon begrüßen Sie Birgit Langhammer und Uke Bandixen. Und hier im Studio haben wir eine große Weltkarte aufgehängt und rote Bindfäden sind mit Nadeln darauf weit weggespannt von Hamburg, nämlich immer dahin, wo die Schiffe sind, auf die wir gegrüßt haben heute. Wir haben nämlich geguckt, welches Schiff ist am weitesten weg. Wer ist eigentlich wo? Wohin haben wir eigentlich genau gegrüßt? Nach Nordnorwegen sehe ich hier, führt ein Bindfaden, oder nach Barbados oder Osttimor. Das ist schon ziemlich weit weg, aber ich kann schon mal verraten, es ist nicht das weiteste. Heino Winter von der Reederei Heino Winter aus Finkenwerder grüßt Seeleute aus allen Weltmeeren, insbesondere auf der Clara, der Hanna, der Lisa und der Tasmanic Winter. Die Vorfreude auf Zuhause ist an Bord oft der einzige Halt. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Viele von Ihnen mussten und müssen in diesem Jahr wegen der Pandemie lange auf Ihre Ablösung warten. Das ist für Sie an Bord und für Ihre Angehörigen zu Hause sehr schlimm. Ich vertraue darauf, dass wir bald wieder zur Normalität zurückkehren werden. Ihnen allen wünsche ich trotz allem ein paar besinnliche Stunden am heiligen Abend an Bord. Bleiben Sie gesund, frohe Weihnachten und Merry Christmas to all seafarers. Die deutsche Marine ist auch an Weihnachten im Einsatz auf vielen Schiffen bei ganz unterschiedlichen Missionen und uns hat ein Grußwort des Kommandeurs des Landeskommandos Hamburg erreicht. Von Kapitän zur See, Michael Gies. Liebe Hörerinnen und Hörer, Kameradinnen und Kameraden im Einsatz. Die Corona-Pandemie hat dieses Jahr vieles verändert. Zusätzliche Aufgaben sind mit den vielen Amtshilfeanträgen der Bundesländer auf die Bundeswehr vorgekommen. Über 700 Soldatinnen und Soldaten haben dieses Jahr alleine in Hamburg unter anderem die Gesundheitsämter und Pflegeheime der Stadt unterstützt. Mein Gruß gilt all denen, die auch über die Feiertage im übertragenen Sinne hier an Bord sind und aktiv helfen. Besonders grüßen möchte ich natürlich die Kameradinnen und Kameraden, die buchstäblich und tatsächlich an Bord sind. Meist schon mit 14 Tagen Quarantäne vor dem Einsatz und dann quasi ohne Pause in ihrer Besatzung oder wie man in der Pandemie sagt, der Kohorte an Bord diese besondere Weihnacht 2020 erleben. Ich wünsche Ihnen allen eine glückliche Hand beim Erfüllen des Auftrages, bei unserem, Ihrem Beitrag, die Welt ein Stück sicherer zu machen. Die Zeit im Einsatz hat die Besatzung unseres Patenschiffes hinter sich. Nach 4 Monaten legte die Fregatte Hamburg gerade rechtzeitig zu Weihnachten wieder im Heimathafen an. Wir kommen zurück, Foxtrot 220, und einen kameradschaftlichen Gruß aus Hamburg. Allen Hörerinnen und Hörern in der Ferne und in der Heimat. Frohe, friedliche Weihnachten Ihnen und Ihren Familien und vor allem bleiben Sie gesund. Herzlichst, Ihr Michael Kiss. Und auch sehr viele Mails und einige Gäste haben wir auch im Studio. Und da freuen wir uns ganz besonders, dass wir ein Gaststudio haben, nämlich Frau Micke aus Bad Segeberg. Herzlich willkommen. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung und schön, dass Sie bei uns sind. Vielen Dank für die Möglichkeit. Das ist tatsächlich, dass dieses Jahr auch trotzdem noch möglich ist, trotz dieser ganzen Auflagen. Ja, wir sitzen auch ein bisschen entfernt voneinander, um es genau zu erklären. Wir halten uns hier auch an die strengen Auflagen. Frau Micke, wo ist denn Ihr Mann gerade? Mein Mann ist jetzt gerade auf einem Tankschiff und ist auf dem Weg nach Primorsk, nach Russland. Was ist seine Arbeit genau auf dem Schiff? Ja, mein Mann arbeitet als Kapitän. Der ist dieses Jahr endlich für uns sozusagen befördert worden. Der ist schon relativ lange bei der Seefahrerei dabei, 10 Jahre. Und feiert jetzt dieses Jahr das erste Mal Weihnachten als Kapitän an Bord. Da darf man schon nochmal einen Glückwunsch schicken, glaube ich. Dann hatte 2020 doch auch noch mal was Gutes. Auch darüber wollen wir ja heute sprechen, wo auch die guten Seiten von 2020 lagen. Frau Micke, Sie haben drei Kinder. Mhm. Vielleicht können Sie uns mal beschreiben, wie ist das, dieses immer wieder Abschied nehmen, immer wieder aber auch herzlichen Kontakt, aber zurücksagen. Stellen sich da Unterschiede fest bei Ihren Kindern? Ja, absolut. Also das habe ich vorher auch nicht gedacht, tatsächlich, dass die Kinder so sehr unterschiedlich sind. Also vom Charakter her auch, wie die das aufnehmen. Also unsere Große, die ist ja 7, die wird im Februar 8 Jahre alt, die war schon von Anfang an, als sie sprechen konnte, war dann immer so, sagte die dann zu mir, ja, Papa Schiff, so, das war für sie einfach völlig klar, weil sie ja auch schon aus dem Bauch heraus, so ist mein Empfinden, ja damit aufgewachsen ist und groß geworden ist. Also das heißt, mal ist die Stunde da gewesen und mal war sie nicht da. Und die ist da relativ rational. Und dann haben wir aber auch ein sehr emotionales Kind dabei, die das Ganze ein bisschen anders verknüpft und die da auch wirklich ihre Emotionen komplett rauslässt, wenn es dann soweit ist. Und das zieht sich dann auch noch eine ganze Zeit. Und ja, der Jüngste ist jetzt 3, der ist dann eher so wieder wie die Große, der ist da ganz rational und hat da eigentlich nicht so viel Stress mit, aber der schneidet das natürlich auch vielleicht nicht ganz so krass mit. Also ja, es geht halt ganz viel um die Bindung, die man miteinander hat. Also die, so wie ich das empfinde, wie ich das als Mutter vorlebe, so übernehmen die Kinder das auch ein Stück weit. Also das heißt, wenn jetzt für mich nicht komplett emotional die Welt zusammenbricht, wenn mein Mann nicht da ist, spüren die Kinder auch, dass es alles in Ordnung ist und dass man natürlich trotzdem mal traurig ist und der Abschied auch schwer fällt und sich erstmal immer alle wieder so ein bisschen finden muss. Also vor allem, wenn der Papa wiederkommt, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber der Abschied ist tatsächlich für die Kinder immer ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Frau Micke, Ihr Mann ist immer ein paar Monate auf dem Schiff und immer ein paar Monate zu Hause. Wie ist dieser Rhythmus? Der ist immer 3 Monate am Stück auf dem Schiff und 2 Monate am Stück zu Hause und ja, hat dann ja auch komplett Urlaub. Also nicht so, wie man sich das bei manchen anderen berufstätigen Vätern so vorstellt, die dann doch irgendwie nochmal an den Laptop müssen oder nochmal irgendwo auf eine E-Mail antworten müssen. Bei ihm ist es dann immer so, er ist komplett zu Hause und wir haben dann auch wirklich eine sehr, sehr intensive und schöne Familienzeit dann auch. Also wenn er da ist, dann ist er eben auch wirklich zu 100% da. Das ist ja auch schön. Jetzt stehen wir aber ja Heiligabend und er ist dieses Jahr nicht da. Haben Sie das im Vorfeld mit den Kindern zum Beispiel auch nochmal extra besprochen? Das machen wir eigentlich nicht so explizit. Also wir machen das auch nicht zu lange im Voraus, wenn jetzt der Abschied ansteht. Also die Kinder, die spüren natürlich schon so den Rhythmus. Und vor allem ist es ja auch viel das Umfeld, was uns immer fragt. Also wenn man jetzt jemanden im Supermarkt trifft oder so, wie lange bist du noch zu Hause und so, das kriegen die natürlich schon mit, weil sie die Gespräche immer hören. Und wir sind eigentlich so, dass wir das ganz klipp und klar sagen, wenn es dann ansteht, dass er wirklich los muss. Bei den Tankern ist es ja immer so, dass da noch viele Wechsel stattfinden. Das ist nicht, sage ich mal, wie bei den Containerschiffen, wo ein fester Termin ist, wann die im Hafen sind. Und da ist 3 Monate im Voraus der Wechsel geplant. Bei den Tankschiffen ist das manchmal ein bisschen heikel Phasen, weil es dann manchmal heißt, ja okay, das Schiff kommt da und da hin. Angenommen, jetzt war es auch so, dass er nach Danzig fahren soll und dann ist es aber, doch nicht. Jetzt fährt das Schiff doch nach Hamburg und dann steigt so 4-5 Tage später ein und dann aber dafür in Hamburg. Und daher ist das so ein bisschen, diesen Krimi-Ding geben wir nicht an die Kinder weiter, sondern wir sagen das dann immer erst, wenn es wirklich komplett feststeht, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass sie damit am besten leben können. Und ja, genau. Und dann sagen wir Bescheid, dass Papa dann und dann wieder los muss. Und dann ist natürlich immer die spannende Frage, wir sind zum Flughafen, aber was war da los? Und dann bringst du ihn weg oder... Ja, genau. Und wie halten Sie denn in der Zeit Kontakt? Die vorher schon Briefe mit Satellitentelefon, haben wir ja auch schon immer gehört, geht zwar, ist aber doch relativ kostenintensiv, heißt die Zeit wird dann auch begrenzt. Ja, also das Satellitentelefon tatsächlich jetzt, das jetzt auf den Schiffen immer ist bei der Reederei, wo mein Mann ist, das ist wirklich sehr zuverlässig. Darüber können wir immer auf Festnetz telefonieren, auf jeden Fall. Also da kann er uns zu Hause anrufen und ich kann ihn auch jederzeit auf dem Schiff erreichen, falls was sein sollte. Ja, ich denke immer ganz gerne zurück, weil früher, also mein Mann fährt ja jetzt seit 10 Jahren schon zur See, richtig, seitdem er mit dem Studium fertig ist. Und es war noch eine ganze Zeit, wo wir viele E-Mails geschrieben haben, wo das natürlich auch so mit dem Handy zwar schon war, aber auch nicht so intensiv. Und ja, ich habe dann meine E-Mail geschrieben, hat darauf geantwortet und das war natürlich nochmal so ein bisschen anderer Spannungsbogen, ne, sag ich mal, so eine E-Mail zu öffnen. Jetzt ist es so, dass wir telefonieren, das aber auch immer weniger, dass es teilweise wirklich immer mehr wird, dass wenn er jetzt unter Land ist und Internet hat, dass er auch über WhatsApp kommunizieren. Und dann ist es tatsächlich so, ne, dann hat man ja gar keine räumliche Distanz gefühlt. Genau, also ich kann ihm mal eben eine Sprachnachricht schicken oder mal ein Video kurz machen, was wir mit den Kindern gerade machen. Oder die Kinder schicken ihm eine kurze Botschaft oder irgendwas. Also die Kommunikation, denke ich, ist manchmal so, wenn man gar nicht so drüber nachdenken würde, so als wäre Papa einfach im Büro irgendwo. Ne? Also, dass man das gar nicht so spürt. Frau Mega, jetzt geht's ans Grüßen. Wen möchten Sie grüßen? Sie möchten natürlich Ihren Mann grüßen. Ja. Also ich möchte natürlich gerne meinen Mann Alexander Mega grüßen, der jetzt an Bord der Sea-Ray ist von German Tanker. Also ich möchte ihn gerne grüßen und natürlich seine ganze Besatzung, die an Bord ist und auch alle anderen Seeleute, die an Weihnachten nicht zu Hause sein können. Wir denken ganz fest an euch. Wir freuen uns, wenn ihr wieder zu Hause seid und wir wünschen euch trotz allem eine schöne Zeit. Macht das Beste draus und ja. Und auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich bestelle natürlich auch noch Grüße von den Eltern und von den Schwiegereltern, von den ganzen Familien. Wir denken alles an dich, Alex. Und ja, ganz liebe Grüße und Küsse. Wir hören Gruß an Bord am Heiligabend im Norddeutschen Rundfunk. Und wir haben es heute schon gehört in den Reportagen, zum Beispiel aus den Duckdalben, aus dem Hamburger Hafen. Der Seeweg für den Handel ist ungeheuer wichtig nach wie vor. Viele Waren, sogar der überwiegende Teil, kommen per Schiff zu uns. Und auch deshalb hat der Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein, Bernd Buchholz, uns eine Grußbotschaft geschickt. Wo immer Sie oder Ihre Angehörigen gerade zuhören, im Namen der Landesregierung von Schleswig-Holstein grüße ich Sie ganz herzlich. Ob auf einem unserer rund 150 im echten Norden beheimateten Frachtschiffe, auf unseren Forschungsschiffen und Schiffen der Bundesmarine auf den Fähren des Nordostseeverlands oder der Elbe, auf Offshore-Versorgern oder auf unseren Ölbohrinseln Mittelplate in der Nordsee. Sie alle verrichten heute Abend schon ab Ihrer Heimat Ihren Dienst. Und dafür danke ich Ihnen nicht nur als Verkehrs-, sondern vor allem auch als Wirtschaftsminister des Landes Schleswig-Holstein. Und gerade dieses Corona-Krisenjahr 2020 zeigt, wie verletzlich unser weltweites Handelsgeschäft ist und wie enorm wichtig gerade jetzt die Aufrechterhaltung der Warenströme ist und trotz Lockdown zumindest die Grundversorgung unserer und anderer Volkswirtschaften zu sichern. Dazu tragen Sie alle bei, ob Kapitän oder Koch, ob Schiffsbetriebsmechaniker oder Lotse. Ihnen allen ein frohes Fest, einen sturmfreien Jahreswechsel und eine glückliche, vor allem aber gesunde Heimkehr. Und Grüße sendet auch Florian Heil, und zwar an Helke, die dieses Weihnachten als dritte Ingenieurin auf dem Tanker Seabass verbringt. Dein Schiff befindet sich vermutlich gerade in der Nähe von Griechenland. Hoffentlich bei etwas angenehmeren Temperaturen als bei uns im kalten Deutschland. Du wirst dort auch noch die nächsten Monate verbringen. Wir vermissen dich und freuen uns schon jetzt darauf, wenn du Ende März wieder nach Hause kommst. Eigentlich ja auch kein schlechter Zeitpunkt, um Weihnachten nachzufeiern. Frohe Weihnachten wünschen dir und der gesamten Crew der Seabass Flo, Ulla, Susanne, Stefan und Eddie. Karin Langhans grüßt ihren Sohn Michael, Kapitän auf dem Containerschiff ER Berlin, zurzeit vor der chinesischen Küste. Lieber Micha, herzliche Weihnachtsgrüße für dich und deine Crew kommen aus dem wunderschönen Hamburg. Ich hoffe und wünsche euch, dass ihr wenigstens am Heiligabend trotz aller Arbeit ein wenig innehalten und euch ein paar schöne und besinnliche Stunden machen könnt. Ganz besonders wünsche ich dir und allen Crewmitgliedern ein Corona-freies und friedvolles Jahr 2021. Weiterhin gute Fahrt und beste Gesundheit. Herzlich, deine Mutti. Fast 9000 Kilometer entfernt von uns erreichen wir jetzt Robert Bordines, nautischer Offizier auf der Gascam Beluga. Hallo, Herr Bordin. Hallo, Frau Langhammer. Wir suchen heute Abend hier an dieser Stelle bei Gruß an Bord auch die Seeleute, die am weitesten entfernt sind. Ich kann sagen, wir stehen hier im obersten Feld mit, aber ich glaube, Sie werden diese Competition nicht gewinnen. Wir erwischen Sie vor Südamerika. Das sind fast 9000 Kilometer. Das ist richtig, ganz genau. Wir sind gerade auf dem Weg von Chile Richtung Panama. Und wo sind Sie in Deutschland zu Hause, Herr Bordin? In Deutschland, in Mecklenburg, in Rostock. Und ich könnte mir vorstellen, dass dort auch mehrere Leute jetzt am Radio sitzen und sich freuen, dass sie hören. Sie dürfen Ihre Grüße schicken, Herr Bordin. Ja, sehr gerne. Natürlich. Grüße natürlich in die Heimat, nach Mecklenburg, an meine Familie und Freunde. Natürlich an meine Eltern, Bruder, Oma und so weiter. Ich bin Freundeskreis. Natürlich möchte ich auch, sagen wir mal, die Kollegen und Freunde in unserer Flotte grüßen, die auch unterwegs sind auf den Weltmeeren zurzeit. Und auch meine bisherigen Mitstreiter möchte ich ganz gerne grüßen, die hier an Bord der Gascan Beluga mit mir gefahren sind, die jetzt im wohlverdienten Urlaub sind. Und natürlich auch ein paar Grüße ins Büro unserer Reederei nach Leer. Das war eine ganze Menge. Herr Bodin, bei Ihrem Schiff, wenn man das mal irgendwo treffen sollte, würde man sich sofort erinnern, weil Beluga ruft ja im Kopf Bilder hervor und es stimmt tatsächlich, Ihr Schiff hat so eine Art Delfinfutterhase, oder wie würden Sie das beschreiben? Ja, ganz genau. Wir haben natürlich eine außergewöhnliche Form für einen Gastanker. Unsere Aufbauten sind schon auf dem Schiff. Das heißt, die sind weiß und das sieht natürlich so ein bisschen walartig aus, wie Beluga es sagt. Also ein absolutes Wiedererkennungsmerkmal. Ein Satz vielleicht auch noch zu Ihrem Weihnachtsfest, Herr Bodin. Was ist geplant? Na klar, wenn man auf hoher See ist, geht die Arbeit natürlich weiter. Werden Sie trotzdem ein bisschen Zeit mit der Crew zusammen verbringen können? Ja, ganz genau. Also an den Weihnachtstagen werden wir natürlich versuchen, die Arbeit ein bisschen zurückzustellen. Natürlich muss Wasser gegangen werden und so weiter. Aber wir werden natürlich Essen, Abendessen haben. Wir werden ein paar Spiele abends spielen, anstoßen, vielleicht Bilder austauschen von der Heimat, wie unsere Familien feiern, in den Philippinen, in Polen oder in Deutschland. Und dann wird das schon ein ganz, wie sagt man so schön, geselliges Beisammensein. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall alles Gute, einen schönen Weihnachtsabend und grüßen auch Sie. Grüße gehen nach Südamerika. Vielen Dank, wünsche ich Ihnen natürlich auch. Also, gute Fahrt. Danke, Herr Bodin, für Ihre Zeit. Sehr gerne. Heiligabend. Schön, dass Sie uns zuhören, schön, dass Sie mit dabei sind. Wir haben an diesem Abend schon einiges gehört aus der Seemannsmission, den Duftalben in Hamburg, aber auch aus Leer, wo wir im Kulturspeicher in normalen Jahren auch Grüße persönlich empfangen. Auch das war in diesem Jahr etwas eingeschränkt, aber unser Kollege Andreas Kuhn war vor Ort und hat mit interessanten Menschen gesprochen zu ihrer Einschätzung der Lage für die Seefahrer in diesem Jahr. Weihnachten 2020, ein anderes Weihnachten, auch im Kulturspeicher in Leer, wo wir uns sonst immer mit ganz vielen Freunden von Gruß an Bord getroffen haben, mit Fenty Core, mit Bands. In diesem Jahr treffen wir uns hier mit interessanten Persönlichkeiten, die auch ein besonderes Jahr hinter sich haben, ein ganz besonderes Jahr 2020. Dazu gehört sicherlich auch Professor Kapitän Michael Faas vom Fachbereich Seefahrt und maritime Wissenschaft der Hochschule Emden und Leer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Professor Faas, Lehre im Jahr 2020 sah ja auch anders aus, als man das in den Vorjahren kannte. Wie haben Sie denn Ihren Studenten maritime Seefahrt beigebracht, weil Sie im Grunde mit denen gar nicht aufs Schiff gehen konnten? Ja, das sah in der Tat ganz anders aus. Wie das allgemein läuft, das wissen wir ja, dass wir also sehr stark auf Online-Veranstaltungen zurückgegriffen haben oder umgestellt haben, aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Das hat herzlich wenig mit der Natur des Maritimen zu tun und hat uns sicherlich auch ein bisschen Probleme bereitet. Was macht denn für Sie eigentlich als Professor jetzt den Reiz aus, anderen jungen Menschen beizubringen, wie man sich auf Schiffen richtig verhält in den unterschiedlichen Bereichen? Also was ist so der Reiz für Sie, das weiterzugeben, was Sie ja irgendwann auch mal an Bord gebracht hat? Ja, wahrscheinlich so die tiefe Überzeugung der Seefahrt. Seefahrt ist im Grunde ja ein Beruf mit starkem Praxisbezug und dafür braucht man eigentlich eine gewisse Begeisterung. Und diese Begeisterung, die hält bei mir halt immer noch an und motiviert mich, dann mit unseren Studierenden zu arbeiten und alles auf den Weg zu geben, was für die Seefahrt, was man da so benötigt. Zumindest so aus meiner Perspektive. Wie oft haben Sie denn selber Gelegenheit, noch über die Meere zu fahren? Ja, ich versuche es jedenfalls, die Praxis am Laufen zu halten. Dieses Jahr ist es sehr schwer gefallen. Wir gehen aber tatsächlich mit unseren Studierenden auch auf Seefahrt. Jedes Jahr gibt es so einen Expeditionssegelturn, sagen wir dazu. Dann segeln wir, forschen wir aber auch auf See, untersuchen die Meere. Das ist also ein ganz buntes Programm, nicht nur für unsere Seefahrer, sondern wir haben auch noch andere maritime Studiengänge. Das konnten wir nun leider nicht durchführen, da bin ich auch ein bisschen enttäuscht und ja, fühle mich natürlich auch ein bisschen schlecht gegenüber unseren Studierenden, dass wir in diesem Jahr halt nicht wirklich Action bieten können. Wir versuchen uns da irgendwie über die Runden zu bringen. Tatsächlich in der Hochschule läuft es so, dass wir dann einige Veranstaltungen am Laufen halten, also in der Praxis. Dazu gehören zum Beispiel die Simulationsveranstaltungen. Wir fahren also per Simulator die Weltmeere. Und so hoffe ich, dass wir uns durchtanken und auch unsere Studenten da nicht so traurig sind. Wie ist das eigentlich an Bord? Ist das möglicherweise auch eine ganz andere Welt als die, die wir so vom täglichen Leben her kennen, in der wir ja doch immer so ein bisschen aneinander vorbeilaufen? Viele sagen, es gibt so eine Singularisierung bei den vielen Menschen und an Bord kann ich mir vorstellen, da muss ja alles sozusagen miteinander funktionieren. Ist man da mehr beieinander, mehr miteinander? Ja, die Welt ist tatsächlich ganz anders. Man muss sich völlig offen einlassen auf, sagen wir mal, eine kleine Gruppe, eine Besatzung an Bord. Und die muss richtig funktionieren. Und ich habe es ja eben schon gesagt, das geht rund um die Uhr. Wir haben 24 Stunden Wachbetrieb, dann über Wochen, über Monate. Und das verlangt wirklich Teamwork ab. Und die Besonderheit ist ja auch, man kann nicht um 17 Uhr nach Hause gehen, sondern man ist auch in seiner Freizeit, wir sagen dann ja Freiwache dazu, mit den Kollegen dann zusammen. Und das verlangt einem schon einiges ab. Aber das macht dann unsere Studierenden auch fit für die Wirtschaft und für die maritime Wirtschaft. Und ich glaube, die zukünftigen Arbeitgeber, die setzen auch auf diese Fähigkeit, sich den entsprechenden harten Bedingungen dann anzupassen. Mit welchen Grüßen wollen Sie Ihre Studierenden, aber vielleicht auch die anderen Seeleute, die Sie persönlich kennen oder die Sie auch weniger persönlich kennen, Weihnachten 2020 aufmuntern oder sozusagen auch das Jahr 2021 vorbereiten? Ja, ich grüße natürlich erstmal alle, die in der Ausbildung sind an Bord. Die sind jung und sind, sagen wir mal, die Belastung auch noch nicht so gewohnt und das ist also wirklich herausragend, das, was sie leisten. Und das muss man erstmal anerkennen und ich möchte Sie natürlich aufmuntern, dass jetzt, sagen wir mal, die Corona-Zeit besondere Härte bedeutet. Eine Sache ist ja immer, der Seemann, der fiebert eigentlich immer seinem letzten Arbeitstag der Ablösung entgegen. Und jetzt während der Corona-Zeit haben wir also rapide, große Schwierigkeiten, wirklich zeitgemäß dann abzulösen. Das kann sich dann immer mal verschieben. Das ist noch besondere Härte. Also munter bleiben, irgendwann seid ihr wieder zu Hause. Und vielleicht ist das Wetter an Bord ja auch in tropischen Gewässern mal schöner als hier. Das wäre dann mal eine kleine Entschädigung. Vielleicht gelingt es ja über Weihnachten dann nach der Deck, in der Seefahrt sagt man dann ja Palaverdeck, mal den Sonnenuntergang in den Tropen zu genießen. Das hoffe ich zumindest. Ja. Viele Grüße auch an die ganzen Ausbilder, die also mühevoll dann versuchen, das maritime Know-how auf die Auszubildenden zu übertragen, also auch dort. Ich habe einen Kollegen, der ist schon seit Jahren Kapitän und bildet sehr viel aus. Uwe, und Uwe, schöne Grüße, falls du hörst. Und ja, feiert schöne Weihnachten, vielleicht mit Jule Klapp oder eben auf dem Achterdeck einen schönen Sonnenuntergang. Ja, dann Ihnen auch ganz, ganz schöne Weihnachten und natürlich auch allen anderen, die jetzt unterwegs sind für die Hochschule Emden-Lehren. Das war Professor Kapitän Michael Fahrt vom Fachbereich Seefahrt und Maritime Wissenschaft. Wir haben ja während dieser Sendung Gruß an Bord auf unserer Weltkarte rote Schnüre gespannt, um zu erkennen, wer am weitesten entfernt ist an diesem Heiligabend. Und da geht es schon bis nach Zypern, bis nach Südamerika, bis nach Norwegen. Aber? Ja, ich habe jetzt auch erschöpft, das ist noch viel weiter weg, also als die meisten, über die wir heute Abend schon gesprochen haben und auch die gegrüßt haben. Dieser Binnenfahrt, dieser rote Binnenfahrt ist wahrscheinlich der längste auf unserer ganzen Weltkarte. Er geht so einmal quer runter nach Neuseeland und da ist ein Segelschiff unterwegs, eine Yacht. Die wird gesegelt von Gabi und Lutz Pestel. Sie sind über 10.000 Seemeilen weg. Das entspricht 18.152 Kilometern. Und damit sind Sie vermutlich schon Favoriten bei den am weitesten entfernten Seeleuten. Und ich grüße ganz herzlich das Ehepaar Pestel auf der Segeljacht zu N. Hallo. Ja, hallo. Ja. Hallo aus Neuseeland. Wir haben dieses Gespräch verschieben müssen, weil Sie gestern in einem Sturm waren. Wie ist denn heute die Lage bei Ihnen? Ja, wir sind zum Glück noch rechtzeitig hier in Christchurch in den Hafen gekommen und es gab nicht nur Windwarnung, sondern sogar Sturmwarnung und wir hatten 40 Knoten und mehr Wind aus Südost und wir sind heilfroh im Hafen gewesen zu sein. Wir sind ja aber erfahrene Seglerinnen und Segler, das habe ich nachgelesen, wir sind schon ganz oft so unterwegs gewesen. Was treibt Sie raus? Was macht Ihnen so viel Spaß an diesen großen Touren? Oh, das ist immer die Neugierde. Wir wollen so gerne wissen, wie unsere Welt hinterm Horizont aussieht. Und da geht es weiter von Land zu Land, von Küste zu Küste. Und es ist so toll, neue Menschen, neue Länder kennenzulernen. Und ja, wir wollen die Welt umsegeln. Und haben jetzt gerade mal die Hälfte geschafft. Sie lassen sich aber auch ein bisschen Zeit. Sie haben die Muße, die ganzen Inseln und die Länder und die Kulturen zu erforschen, habe ich gesehen. Sie sind nicht jetzt geradewegs mit einem Ziel, geht nicht um Schnelligkeit bei Ihnen, oder? Nein, wir sind langsam unterwegs. Wir wollen uns die Länder angucken, sowohl von der landschaftlichen Seite und vor allen Dingen auch Menschen kennenlernen. Und das geht natürlich hier in diesem Teil der Welt, im Süden, in Neuseeland, recht gut wegen der Sprache. Aber manchmal stolpert man natürlich auch über Sprachbarrieren, dann ist das schwieriger. Aber dadurch werden wir fast überall mit offenen Händen und sehr herzlich aufgenommen. Und das ist eigentlich das besondere Erlebnis an unserer Reise. Ja, das kann ich mir vorstellen. Frau Pesten, Sie erzählen das so schön. Ist es dann auch so, dass man so eine Gemeinschaft, jetzt sagen wir mal, in den Häfen oder unter Seglern erlebt oder unter Seeleuten? Wie ist das genau? Oh ja, unter Seglern und Gleichgesinnten ist das ganz toll. Also man kann auch ganz einfach Kontakte herstellen, man lädt sich gegenseitig ein, man bekommt Informationen. Wir sind schon unterwegs eingeladen worden, haben Autos bekommen, also Autos wurden uns geliehen, weil wir ja keine normale keinen normalen Transport haben. Ja, also oder wir sind auch schon verschuldete Menschen eingeladen worden und Häuser oder Wohnungen wurden uns zur Verfügung gestellt, wenn wir Baustellen hatten am Tag. Einfach von Menschen, die wir, was weiß ich, ein paar Tage vorher kennengelernt hatten oder noch gar nicht kannten und die uns einfach helfen wollten. Also das ist super, super schön. Jetzt muss ich einmal die Frage stellen, weil hier ist es ein bisschen grau und nass kalt in Norddeutschland. Wie viel Grad haben Sie und ist es Weihnachten im T-Shirt oder wie feiern Sie? Ja, nicht ganz. Also wir haben hier wunderschöne Sommerwetter. Wir sind hier an der Westküste der neuseeländischen Südinsel. Und je weiter wir nach Süden kommen, desto kälter wird natürlich. Wir haben ungefähr blauen Himmel mit 14 Grad Celsius und das Wetter sehr durchwachsen. Also selten schöne ruhige Tage, meistens ist es windig und die Niederschläge sind hier an der Ostküste sehr selten, weil ja die neuseeländischen Alpen den Regen abbannen. Was natürlich auch ist, die Tage sind hier jetzt im Winter oder im frischen Winter sehr lang. Also bei uns ist abends um 9 zum Beispiel immer noch Tageslicht. Und das macht das ganze weihnachtliche Lichtung etwas verzögert. Ihre Reise, Ihre ganze Fahrt, ist die auch sehr beeinträchtigt durch Corona oder wie ist es? Man kann nicht überall an Land, wenn man möchte, oder? Ja und nein. Erstmal das Positive ist, dass es hier in Neuseeland ja kein Corona gibt. Neuseeland ist Corona-frei und die Menschen bewegen sich freier, als gäbe es Corona nicht auf der Welt. Auf der anderen Seite ist es so, dass die nächsten Reiseziele, die wir so hätten, egal wohin, würden uns nicht akzeptieren. Wir durften nicht einreisen. Wir sind also hier in Neuseeland, man kann es ja sagen, gestrandet. Und das ist auch wieder sehr nett von der neuseeländischen Regierung, dass sie uns Seglern erlaubt, hier länger zu bleiben, als wir das eigentlich durften. Sie kommen beide aus Chemnitz, habe ich nachgelesen. Haben Sie sich was aus Chemnitz mitgebracht? Eine Weihnachtskrippe oder eine Weihnachtspyramide oder ein paar Kerzen? Was haben Sie sich Weihnachtliches mitgenommen? Oder gar nichts womöglich? Also wir haben Weihnachtskugeln. Eine kleine Lichterkette und natürlich Kerzen und ansonsten was Weihnachtliches zum Essen. Wir haben Stollen hier sogar gefunden in Neuseeland und jede Menge Nüsse und im Ofen backen Plätzchen, also so auf diese Art. Etwas viel einfacher, als wir es in Chemnitz gewohnt sind. So ist es natürlich auch, wenn man mit einem Segelboot unterwegs ist. Es geht ja auch darum, dass man alles ein bisschen reduziert. Das ist ja dann, so ist das Leben dann einfach, oder? So ist es. Und man hat ja auch keinen Platz für all solche Sachen, die meiste Zeit irgendwo unter Bord verstaut werden muss. Und wenn man unterwegs ist, kann das auch nicht stehen bleiben. Das würde runterfallen und kaputt gehen. Und meistens ist die Weihnachtsdekoration doch voll gebrechlich. Das stimmt natürlich, da haben Sie recht. Das kennt man ja schon von zu Hause, kennt man das ja schon. So, Herr Pestel und Frau Pestel, jetzt wüsste ich unbedingt, wen möchten Sie denn heute Abend grüßen? Ja, also zuallererst gehen Grüße an unsere Kinder, Tom und Steve, nach Kettendorf. Mit den Freundinnen und Kindern feiern. Und ganz besonders natürlich möchten wir unsere Eltern in Chemnitz grüßen. Das ist sehr traurig. Wir waren meistens zu Weihnachten zu Hause, um sie zu sehen und mit ihnen Weihnachten zu verbringen, was dieses Jahr Corona-bedingt ja noch nicht geht. Also wir grüßen alle drei Eltern ganz, ganz herzlich und wünschen ihnen ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest. Darüber hinaus grüßen wir alle unsere Freunde vom Transocean-Verein und alle anderen Segler, die jetzt zu der Zeit mit ihrer Yacht irgendwo unterwegs sind und in irgendeinem der Länder gestrandet sind. Und wir sagen, haltet die Ohren steif, so wie wir, es wird wieder besser. Grüße gehen natürlich auch nach Christchurch. Das sind schon heiße Favoriten heute auf den Titel der am weitest entfernten Menschen da draußen, Seeleute oder eben auch Segler. Jetzt geht noch ein Gruß aus dem Norden, nicht ganz so weit, auf die Kanarischen Inseln. Wir sind Marlene und Bernd Frisch von der Segeljacht Remke und grüßen die Crew der Freides, Heide und Erich Wils, zurzeit auf den Kanarischen Inseln auf ihrem Weg nach Südamerika. Fröhliche Weihnachten, gute Reise und Ferien. Der Gruß von Frau Ines Brumm hat uns per Mail erreicht an ihren Sohn Felix Mulak. Felix fährt als elektrischer Ingenieur auf der AIDA Mar, die seit März ohne Gäste ist. Die AIDA Mar liegt vor den Kanaren und von dort sollte eigentlich am 20.12. die erste Reise wieder starten. Ich wünsche allen an Bord, dass es bald wieder möglich ist, die wunderbaren Schiffe der Flotte mit Gästen zu besetzen. Das Wichtigste, bleibt alle gesund. Im Herzen seid ihr bei uns zu Hause. Und Efi Behnke grüßt ihren Sohn Jan Behnke. Er ist Kapitän auf der Santos Express vor Südamerika unterwegs. Efi Behnke und die Familie wünschen ihm und der gesamten Crew frohe Weihnachten, eine möglichst sturmfreie Rückreise und gesunde Heimkehr. Und da schließen sich noch Menschen an, nämlich seine Freundin Karina mit Uschi und Werner sowie seine Eltern Dieter und Efi mit Schwester Jördis und Willi. Und grüßen unsere Transozeanfreunde, die Atangas, Sorino und Joachim auf Moria, Französisch-Polynesien, die hier die ganze Corona-Zeit verbracht haben. Die Jacquelines, Conny und Carmen in Fangerei, die Greyhounds, Marie und Diet in Opua, Neuseeland. Euch allen frohe Weihnachten und ein glückliches, gesundes 2021. Und Grüße kommen auch von Egon Lutomski von der Segeljacht Rock'n'Roll. Grüßt er nach Cherbourg in Frankreich. Lieber Anke, lieber Martin, Bremerhaven von Bord der Rock'n'Roll und zwischen meinen Nachbarn, den anderen TO-Yachten, die hier liegen, mit Susanne Huber-Kürfi und Rolf und Wolf von der Booty McBoatfits, wünsche ich euch alles Gute nach Cherbourg. Und hoffe sehr, dass euer Schiff bald wieder voll fit ist, sodass ihr dann möglichst schnell nach Südamerika weiterkommt und euren tollen Front setzen könnt. Und immer eine Handbreit Wasser aus dem Kiel und Fairwinds, euer Egon. Danke, Ende. Ein weiterer Gruß hat uns per Mail erreicht von Herrn Gerhard Deutschmann. Er grüßt seinen Sohn Oke, Kapitän an Bord des Greenpeace-Schiffes Esperanza, zurzeit im Hafen von Rostock. Obwohl ihr in einem deutschen Hafen liegt, kannst du nicht nach Hamburg kommen und auch nicht nach Bremen zu deiner Frau Hawaii. Aber spätestens im Februar holen wir alles nach. Wir werden dir Kuchen zurücklegen. Dir und deiner Mannschaft alles Gute, gute Reise, Julio Fuchtig, dein Vater und die ganze Familie. Und Burkhard Rebhahn vom Dampfeisbrecher Stettin im Museumshafen Hamburg-Oesel-Gönne grüßt vor allem die Seeleute, die als ehrenamtliche Besatzungsmitglieder im Hamburger Hafen ihren Dienst versehen, auch zu Weihnachten und zu Silvester. Abend und wir haben viele Seeleute gegrüßt. Wir haben viele Familien gehört. Unsere Grüße gehen raus auf alle 7 Weltmeere. Aber natürlich wollen wir auch hören, wie es Seeleuten selbst heute Abend geht. Und dazu meldet sich aus der Hamburger Seemannsmission Duckdalben unsere Kollegin Jessica Schlage. Rund 400.000 Seeleute sitzen regelrecht auf ihren Schiffen fest, das nach monatelangem Einsatz, zum Teil mehr als ein Jahr, anderthalb Jahre, denn aufgrund der strengen Reisebeschränkungen vieler Länder können sie nicht zurückkehren in ihre Heimat und auch die Besatzungen an Bord können nicht einfach so ausgewechselt werden. Viele Seeleute können auch nicht einmal im Hafen von Bord gehen. Zu groß ist die Angst vor einer Ansteckung, zu streng auch die Regeln zum Teil an Bord. Der Duckdalben in Hamburg bleibt aber eine wichtige Anlaufstelle für die Seeleute, ist geöffnet. Und bei mir sind jetzt 2 Besatzungsmitglieder der Pauline B. Eben waren sie noch im Duckdalben und in einer Runde Billard gespielt, sind jetzt zu uns gekommen in den Kurus. Herzlich willkommen, ihr zwei. Welcome again. Would you mind please maybe introduce yourself? So what's your name and where do you come from? My name is Christopher Dutin and I'm from the Philippines, Quezon Province. I am always cook in the ship. You're the cook on the ship? Yes. Oh, that's a very important job. Also Christopher ist der Koch auf der Pauline B. Das ist natürlich eine sehr wichtige Arbeit, gerade jetzt zu Weihnachten. Und er ist hier mit einem Kollegen. Hallo. Hallo, I'm Wilson Isabel from the Philippines also, from Cebu, Queen City of South. I'm a cadet in Pauline B, but I hope so I'm gonna be promoted motor man soon. Yeah. Wilson ist also Kadett und hofft aber, dass er bald befördert wird. Christopher und Wilson kommen beide von den Philippinen. How long are you both and Pauline B now working? For me, I'm work already in Pauline B 9 months. 9 months? Yes. Mm-hmm. And Wilson? I came from another ship. Sister ship also from Pauline B. Already sold out. I've been almost 2 months on board in Pauline B. 2 months? Yeah. Okay. Wilson, also 10 Monate auf dem Schwesterschiff der Pauline B, jetzt 2 Monate auf diesem Schiff. Christopher auch schon 9 Monate. Das ist wahrscheinlich auch die Zeit, die die beiden das letzte Mal dann zu Hause waren. Oh, when did you see your family? Already last year I've been in vacation in November to until February 6th of 2019. Okay. Also 2020, and now my vacation is, I hope this 2021. Okay, also Ende Januar hofft er, dass er seine Familie dann wieder im Urlaub sehen kann, aber schon über ein Jahr ist er jetzt, ist es her, dass er seine Familie gesehen hat. How long is it ago that you saw your family? Last Christmas I've been in the Philippines. Mm-hmm. Yeah. And then, I think this is my 3rd time, Christmas in another country. Also zum 3. Mal feiert Wilson Weihnachten in einem anderen Land. Letzte Weihnacht immerhin zusammen mit der Familie. Life and work, I think for you, the both of you have changed due to COVID-19, of course. What is the most difficult for you during this time? It's very difficult for us. It's not always on the ship. So we need refresh. We need to go on shore leave. We are happy because we are here and the Seamus mission is open for the crew. So for 2 days, I think we are refreshing for another 1 week. Also das Wichtigste ist tatsächlich, dass man sich ab und zu mal erholen kann und sie freuen sich sehr, dass die Seemannsmission hier der Duckdalben überhaupt geöffnet hat. Das ist schon das Schwierigste, dass man eben die ganze Zeit an Bord ist. How do you celebrate Christmas on board? Is there something, I mean, you are cooked, Christopher? Is there something special you prepare for the holidays? Of course. Also Essen gibt es natürlich Besonderes. Was denn? We're nosy to hear. Because all Filipino always like in the Christmas or in the New Year. There's a big pork in Melbourne, and then duck also, and then fruit salad, vegetable salads, and pasta, Also, wie geht es an der Rakete? Also es gibt eine Bescherung an Bord und zu essen ist ein Schwein im Ofen, dann eine Ente und Pasta aber auch und Früchtesalat und Gemüse. Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr reichhaltigen, nach einem reichhaltigen Feiertagsessen. How will you celebrate Christmas? Is there something, do you have the chance to talk to your family or just have a few hours, maybe light some lights and have a beautiful time? If we have a signal, also, especially if we are in port on 24th in the evening, we call our family in the Philippines, that's why. Christmas in the Philippines, we feel also, but it's just like a little bit similar when you have with your family. Also Kontakt zur Familie an Weihnachten muss eigentlich sein, aber es hängt natürlich davon ab, ob man Empfang hat über das Handy oder über das Internet. Is there anything you would like to see, some greetings to send out in the world, maybe to your family, to friends? So now you have the chance, you can just tell in your mother tongue on Philippines, which is called Tagalog, I think. Tagalog. Okay. Binabati ko yung pamilya ko, asawa ko, anak ko, mahal na mahal ko kayo. Taray, taray mga kapatid ko, lagi kayo mag-iingat. Lagi mag-iingat sa COVID-19, maglalabas ng bahay at sa aking mga kaibigan. Always ingat din. At sa lahat ng mga marino, pray to God at laging mag-iingat. Huwag susuko, okay lang sumuka. And be a well-friend, your chance as well? Maligayang araw ng Pasko sa pamilya ko, lalo na sa Cebu, mama, pataro, kapatid ko, papamangkin. Sa akin ko, Merry Christmas sa inyong lahat. Mag-ingat kayo palagi dyan. At lalo na yung mga sahin ko sa mama ko sa Batangas. Merry Christmas. At sa lahat ng mga kabaro, pacifiers, kahit saan, all around the world. Merry Christmas. Mama, Papa, Merry Christmas, international verständlich und auch auf Tagalog. Herzlichen Dank, Christopher und Wilson vom Frachtschiff Pauline Bay. Soweit waren das Eindrücke aus der Hamburger Seemannsmission. Wir haben Grüße und jetzt auch eine kleine Besonderheit. Es gibt nämlich Grüße hin und auch wieder zurück. Assa Reich und Helge Assmann liegen vor Grab mit ihrer Segeljacht Gegenwind fest vor Dili in Osttimor. Moin, moin, ein Gruß an Bordfreunden. Wir sind drei waschechte Norddeutsche. Assa Reich aus Oldenburg, Helge Assmann aus Kiel und unsere Segeljacht Gegenwind, gebaut in Glückstadt. Seit inzwischen mehreren Jahren sind wir auf Weltumsegelung. Atlantik, Karibik sowie der Pazifik liegen in unserem Kielwasser, während der Inlieb vor unserem Bunker von Zweifel. Aktuell ankern wir in Dili, Osttimor, und können seit Beginn der Corona-Krise den Anker nicht mehr an Deck hieven, um Segel zu setzen. Die Behörden unserer nächsten möglichen Reiseziele, Indonesien, Malaysia und Thailand, haben unsere Anfragen für eine Einreise abgelehnt. Mit dem jetzigen Wechsel der Jahreszeit und dem damit verbundenen Einsatz des Nordwestmonsuns müssen wir nun unsere bestehenden Segelpläne aufgeben. Denn gegen die vorherrschenden Ströme und Winde kommen wir nicht an. So richten wir uns in unserem Gastland bis zum kommenden Jahr ein und hoffen, dass die Corona-Situation sich weltweit wieder verbessert, damit wir unserer norddeutschen Heimat wieder ein Stück näher kommen können. Die am weitesten entfernten Seeleute sind sie ja vielleicht nicht, aber wir können wohl behaupten, dass wir uns an einem der abgeschiedensten Orte auf der Welt aufhalten. Denn an Reisen von und nach Osttimor ist der Corona-Ausbruch aufgrund ausgesetzter regulärer Verbindungen nicht mehr zu denken. Und so teilen wir uns den Ankerplatz zusammen mit nur einem anderen Schiff. Wie uns geht es zurzeit leider vielen anderen Langfahrtenseglern auch. Wir sitzen fest, gefangen in Freiheit und im Paradies. Oder auch an Orten, die eigentlich nur als kurzer Zwischenstopp geplant waren und nun zum derzeitigen Daueraufenthalt geworden sind. So möchten wir hier dieses Jahr unseren besonderen Gruß an Bord auf die Segeljacht Kariat an unseren guten Freund Tom schicken, der seinen Anker zurzeit fest vor Culatra, Portugal eingegraben hat, um die unsichere Corona-Zeit abzuwettern. Aber unter Seeleuten sind ja ein paar tausend Meilen keine unüberwindliche Distanz. Denn wir bleiben ja durch das Meer und natürlich auch die moderne Technik eng verbunden. Alles Gute und frohe Weihnachten, dir lieber Tom und deiner Karie. Immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel von Ascha, Helge und natürlich auch von Gegenwind. Auch Billy. Und wie schon versprochen, für die Gegenwind haben wir auch einen Gruß. Und zwar von Antje Klingenberg aus Hamburg. Liebe Ascha und lieber Helge, ich wünsche euch von Herzen ein schönes Weihnachtsfest am anderen Ende der Welt. Ich hoffe, dass ihr bald die Möglichkeit bekommt, euch auf den Rückweg nach Europa zu machen. Bleibt gesund und zuversichtlich. Ich drücke euch fest und denke immer an euch. Aus dem fernen Hamburg, liebe Grüße von Antje. Ja, und bei Gruß und Dank, da schließt sich schriftlich Kapitän Ortwin Mühe von der Reederei Klaus-Peter Offen in Hamburg an. Er möchte im Namen der CPO Containerschiff-Reederei allen Kapitänen und Besatzungsmitgliedern ein frohes Weihnachtsfest wünschen. Er hofft, dass auch wenn die Festtage oftmals durch Hafenanläufe, Revierfahrten oder schlechtes Wetter gestört werden, sie alle doch noch genügend Zeit für ein gemeinsames Fest an Bord finden. Es gebührt Ihnen insbesondere zu Zeiten einer Pandemie unser großer Dank für Ihren Einsatz fern von Familie und Freunden, schreibt Herr Mühr. Ja, und Grüße haben Sie auch eingesammelt. Das hat Andreas Kuhn, unser Kollege, gemacht in Leer, wo wir sonst ja auch einen großen Teil von Gruß an Bord aufzeichnen. Er hat gesprochen mit Beatrix Kuhl, der Bürgermeisterin von Leer. Gruß an Bord aus dem Kulturspeicher in Leer, Weihnachten 2020. Die Weihnachtszeit in Leer natürlich in diesem Jahr auch eine ganz, ganz andere. Aber die Bürgermeisterin ist die gleiche, nämlich Beatrix Kuhl. Schönen Abend, Frau Kuhl. Guten Abend, ich freue mich hier zu sein. Schön, dass Sie dabei Gruß an Bord dabei sind. Aber wenn Sie so auf Ihre Stadt blicken, die ist ja durchaus festlich geschmückt. Aber es fehlen natürlich die Weihnachtsmarktbuden, es fehlen die besonderen Aktionen, die der Weihnachtszeit 2020 in Leer empfunden. Ich denke, dass die Weihnachtszeit für alle ganz besonders war, weil die Stadt leerer war als sonst. Normalerweise gibt es hier zwei große Weihnachtsmärkte, die reichlich besucht sind. Die hat es dieses Jahr nicht gegeben. Wir haben trotzdem einige Geschäfte aufgestellt in der Stadt leer, sodass die Bratwurst zu bekommen ist. Aber natürlich gibt es auch kein Glühwein. Und das ist ja in vielen Kommunen tatsächlich so, dass es Verbote gibt. Und wir sind natürlich im Landkreis, in der Stadt ganz stolz, dass wir zu den weißen Flecken gehören und nicht zu den roten Flecken. Was auch dem geschuldet ist, dass man sich hier sehr genau auch bei uns im Haus, in dem Team überlegt hat, zusammen mit dem Landkreis, was lässt man zu, was lässt man nicht zu. Und das sind besondere Entscheidungen gewesen, weil sie natürlich auch von den Existenzsorgen der Menschen begleitet waren. Die Einzelhändler, die Sorgen hatten, die Schausteller, die große Not hatten, weil ihnen jetzt also über ein Jahr lang alle Einnahmen weggebrochen sind. Und das macht die Entscheidung nicht leichter, weil man immer weiß, hinter allen verwaltungstechnischen Entscheidungen stehen Menschen mit ihren, mit ihren Schicksalen. Wie haben Sie denn das Jahr 2020 empfunden? War das ein Jahr trotz der Krise, bei dem man das Gefühl hatte oder bei der man das Gefühl hatte, dass die Menschen doch ein bisschen mehr beieinander waren und sich auch ein bisschen mehr Sorgen um den anderen gemacht haben? Also sind wir eher zusammengerückt in dieser Zeit oder auseinandergedriftet? Ja, dann eigentlich eher zu den Kritischen. Also ich finde schon, dass der individuelle Egoismus durchaus auch rausgekommen ist. Natürlich hat man auch nacheinander geguckt, aber es gab dann durchaus auch diejenigen, die sehr genau geguckt haben, dass man zu seinem eigenen Recht kam. Ich glaube, dass wir in Ostfriesland trotzdem gut durch diese Zeit gekommen sind, weil die Mentalität des Ostfriesen ja eher zum Zusammenhalt neigt. Das ist über die Jahrhunderte erlernt worden. Aber ich habe so meine Zweifel, dass es tatsächlich zu einem tollen Zusammenhalt gekommen ist. Das wird auch die Zukunft zeigen. Der Individualismus, auch der Querdenker, die sich persönlich angegriffen fühlen, weil sie bestimmte Freiheiten nicht mehr haben, den finde ich extrem und auch traurig. Und Sie werden sicherlich aber auch noch Grüße senden. Bei Gruß an Bord ist das ja eine der Hauptaufgaben aller Gäste, dass Sie auch noch Menschen grüßen, die Ihnen besonders wichtig sind und mit denen Sie sich besonders verbunden fühlen. Ich grüße auch mal alle die jetzt auch berufsmäßig über Weihnachten und Neujahr arbeiten. Wir haben auch dieses Jahr wieder Pakete an die Soldatinnen und Soldaten geschickt. Diese Aktion hat stattgefunden. Ich grüße natürlich auch die Seeleute, die hier aus der Region kommen, aber natürlich alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leer, meine Familie eingeschlossen, aber vor allen Dingen alle Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Vielen Dank, dass Sie so toll den Lockdown mitgemacht haben, sich so toll an Regeln gehalten haben und wünsche Frieden und Glück für Jahr 2021. Heiligabend, kurz vor 24 Uhr und das war sie. Unsere so besondere Sendung Gruß an Bord 2020. Und wir möchten unbedingt Danke sagen für all Ihre Grüße, für Ihre Geschichten, die Sie mit uns geteilt haben und die diese Sendung ja so besonders machen und gerade in diesem Jahr so besonders gemacht haben. Wir haben im Vorfeld dieser Sendung ganz oft gehört, ich glaube, in diesem Jahr ist es noch nötiger, dass es Gruß an Bord gibt, Birgit. Ich glaube, das stimmt wirklich, oder? Und wir hatten ja nun auch die Chance, nicht nur auf die Schiffe zu grüßen, sondern auch Grüße von Schiffen zurückzuspielen zu den Familien. Ich glaube, das ist alles gut angekommen. Wir möchten uns bei allen bedanken, die an dieser Sendung mitgewirkt haben. Angela von Portan, Jessica Schlage, Andreas Kuhn, Joachim Hagen und Georg Schoske. Allen, die uns zugehört haben, ein herzlicher Gruß an Bord und überall hin von uns, den Seeleuten, eine gute Fahrt, eine ruhige See und vor allem eine glückliche Heimkehr. Und an Sie alle, bleiben Sie gesund. Am Mikrofon verabschieden sich für dieses Jahr vom Gruß an Bord 2020 Boke Bandixen und Birgit Langhammer. Frohe Weihnachten. Langen.